Thank you. mal kein Zeichen mehr daran bestehen, dass ich verrückt bin. Wieso? Ich hab da unten gerade einen Elefanten descendiente.

Thank you.